Mein Freund, heute war wieder ein harter Tag. Ich hab Probleme gesucht mit Vaterstaat. Hab im Supermarkt eine Szene gemacht. Den Mutterficker an der Kasse an der Kehle gepackt. Ich bin voller Hass, fühl mich immer angegriffen. Triff mich in der Bäckerei und ich schmeiße mit Strippen. Ich hab nie Angst, ich rauche beim Tanken. Tarik IZ geht bei Rot über Ampel. Überall Schnappen, Himmel bleibt heute leer. Sie reißt ihrer Lieblingsband hinterher. Ich nehm sie Backstage, fix sie zu Slipknot. KZ auf Tour, wir ernähren uns von Hip-Hop. Ich komme ins Battle mit Metzger-Schürze. Du guckst bekloppt, wenn ich dich onstage spürze. Mit Geflügelschere deinen Brustkorb knacke. Dich zerhacke, in Tüten abpacke. Feinde bringen ihre Freundin mit. Meistens füßen die dann mit mir unter dem Tisch. Du willst Streit schlichten, sie will bei mir bleiben. Sie will meiner Mutter ein paar Enkelchen zeugen. Danach siehst du sie in der Videothek, wie Tarik sich schlägt, während sie bläst. Den Penis zwischen Ober- und Unterkiefer. Ich habe mehr Bälle als die Bundes... Tschernobyl-Style, ich bin ein Mutant. Ich besteh zu 90% aus Schwanz. Ausnahme Eier, riesiger Kolben. Du willst mich finden, musst der Schleichspur folgen. Meinetwegen, droht mir mit Schlägen. Trotzdem rennen eure Kids in die Läden. Ich liebe es, eure Söhne abzurichten. Eure Groupie-Töchter abzuwickeln. Du bist voll wie der Kuder. Ich komme nackt auf die Party, wie Gott mich schuf. Ich öl mich ein, geh ans Mike Brill. Hurensohn! Und habe ohne es zu merken drei Crews geklont. KIZ im Rampenlicht, du hältst Ausschau und es kommt Schwanz in Sicht. Nimm ihn in die Hand, nimm ihn dann in den Mund. Ich spring jede von euch geilen Fotzen an wie ein Hund. Wie dein Freund will mein Leben beenden. Ich nehm ihn auseinander wie ein Lego-Männchen. Ich krieg deine Nummer, du kriegst meine Gene. Wo Euro 8000 fickt Fallspäne. Kein Benehmen wie Kaspar Hauser. Deine Frau erliegt bei einer Haster-Aura. Ihr Arsch so fett, ich brauch beim Sex einen Kompass. KIZ Rap auf ein Techno-Monster. Ihr kriegt keine Worte, weil er nur drum rumsteht. Ich schmeiß ne Runde Barkeeper, 20 Rumsteak. Oho, Sam Deluxe ist VIP. Doch der Backstage ist tot wie B.I.G. Ich bumse deine Mama und sie ist bedeutungsschwanger. Renn durch die Gegend mit dem gefickt von Eurobanner. Griefahren, Baby, ich hoffe, du bist soweit. Warum? Weil alles nach Fisten schreit, es ist das Rap-Deutschland. Ketten, Segen, Massaker. Ich setz das Wasser auf und geh, guck zu vom Marterfall. Gib uns noch ein Jahr und Rap ist nur noch Geschrei über Bass. Auf Partys, Bogen, Ficken, Rinderfleisch und Eiran vom Fass. Ich trainiere jeden Morgen mit Gewichten an den Eiern. Ich trainiere jeden Morgen mit Gewichten an den Eiern.